21 Uhr und 26 Minuten, H3 mit einer Sondermeldung. Achtung Autofahrer, auf der A67 Mannheim Richtung Darmstadt kommt Ihnen zwischen Firnheimer Kreuz und Gernsheim vermutlich ein Fahrzeug entgegen. Fahren Sie bitte in beiden Fahrtrichtungen äußerst rechts und überholen Sie nicht. Wir informieren Sie, sobald die Gefahr vorüber ist. Auf der A67 Mannheim Richtung Darmstadt zwischen dem Firnheimer Kreuz und Gernsheim vermutlich ein Falschfahrer. Minuten. 35 Minuten, H3 mit einer Sondermeldung auf der A67 Mannheim Richtung Darmstadt. Zwischen dem Fernhammer Kreuz und Gernsheim besteht keine Gefahr mehr durch ein entgegenkommendes Fahrzeug. Out of the Hier ist die H3 Club Night mit DJ Duck aus dem Omen. Und um 22 Uhr haben wir auch eine Radiomeldung. Keine Meldung, keine Verkehrsstörung. Thank you. Mystery. We'll be right back. Heute hier aus dem Frankfurter Runde. DJ Duck bei HR3 Club Night. What about our jobs? What about our families? What about our lives? We need fuel. We need paper. It's almost gone. Where are we going to get more? The answer for centuries has been right under our nose. Grow more pot. Why? Get ready for this. Imagine the mass outrage if this kind of stuff ever really got out. We'll be right back. 22.30 Uhr, H3 Radioservice und wir haben keine Meldungen. Thank you. We'll be right back. I'm gonna go to the bathroom. 23 Uhr, H3 Radioservice und wir haben keine Meldungen. Thank you. We'll be right back. 20.30 Uhr, H3 Radioservice in der H3 Club Night und wir haben keine Meldungen. Don't. We'll be right back. We'll be right back. Das war's. Wir sehen uns später im Ohm. Ne? Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis später dann. Ciao.